muss ich Hungers sterben. Am heißen Ofen, pfui, ich mich zu tot. Wohin ich greife, fallen nichts als Scherben bis zu den Zähnen. Mir schon der Kot, und wenn ich lache, habe ich geweint, und wenn ich weine, bin ich froh, dass mir zuweilen auch einmal die Sonne scheint, als könnte ich im Leben ebenso zerknirscht wie in der Kirche niederknien. Ich überall verehrt und angespien. Ich überall verehrt und angespien. Als das nie Gewisse, nichts sonnenklarer als die schwarze Nacht. Nur das ist mein, was ich betrübt vermisse, und was ich liebte, hab ich umgebracht. Wenn ich denke, dass ich gestern war, bin ich erst heute so gereist. Auf meinem Schädel ist das letzte Haar zu einem blanken Silbermond vereist. Ich hab kein Feigenblatt, es anzuziehen. Ich überall verehrt und angespielt. Ich überall verehrt und angespielt. Dennoch so viel Mut zu hoffen, dass mir sehr bald die ganze Welt zuhört, und stehen mir wirklich alle Türen offen, schlag ich sie wieder zu, weil es mich stört, dass ich aus goldenen Schüssel fressen soll. Toll sind die Würmer nach meinem Bauch. Ich bin mit Unglück bis zum Halse voll und bleib auch unter dem Holunderstrauch, auf den noch nie ein Stern erniederschien. Ich überall verehrt und angespien. Ich überall verehrt und angespien.